Uli Christen, Marshall Matthew, Shaolin Sandra und die Maßnahme. Teil 9. Der Pickup ruht im absoluten Halteverbot. Unbeirrt, unangetastet und unverkennbar. Denn zu der Einzigartigkeit seines Fahrers, sich eines für den innerstädtischen Verkehr eher unpraktischen Vehikels zu bedienen, dieses vor Schmutz und auf der ansonsten ungenutzten Ladefläche von entgelagertem Zivilisationsstrott starrend, kreuz und quer zu parken, wie es ihm in den Sinn kommt, sind auch die Fahrzeugtüren durch liebevolle, detailreiche Airbrush-Arbeit gekennzeichnet und führen zu einem aus dem Tierreich allzu vertrauten Effekt. Durch auffällige Signalwirkung tun giftige oder gefährliche Lebewesen einem potenziellen Vertilgerkund, Vorsicht, schwer verdaulich, zum Verzehr nur sehr bedingt geeignet. Mimikry-begabte Trittbrettfahrer lassen wir an dieser Stelle der Übersicht halber außer Acht. Also wie der Ringelleib einer Wespe oder Biene soll er wirken, der Pickup. Wie die Rassel einer Klapperschlange, das giftige Rot der Vogelbeere. Und tut es auch, im Großen und Ganzen. Im Kleinen, im Detail, verkehrt sich die Wirkung allzu oft in ihr Gegenteil. Selbstverständlich wagt es niemand, das Fahrzeug zu berühren, ja ihm nahe zu kommen, übersteigt allzu oft den Wagemut der Passanten. Aber wie alles, was verboten oder gefährlich ist, umgibt auch das Kfz des Ermittlungsbeamten eine Aura, die trotz Eigensinn und kleinstkriminelle ordnungswidrige Energie, wenn nicht heraufbeschwört, so doch magisch anzieht. Und so sind es nicht die Mut zu erprobenden Aspiranten der Straßengangs alleine, die im Vorbeieilen mit leichtem Schwung aus dem Handgelenk auf die Ladefläche befördern, was eigentlich in den Mülleimer gehört. Leere Zigarettenschachteln, halbvolle Kaffee-to-go und Caipirinha-Becher oder benutzte Kondome stellen nur die Spitze eines Müllbergs dar, für dessen Entsorgung der Marshall sich nicht verantwortlich fühlt, da er ihn nicht verursacht hat. Es sei denn, man definiert das Abstellen des Fahrzeugs in bequemer Reichweite des Reststoffüberflusses als Ursache, was dem Marshall aber im Traum nicht einfällt. Über Generationen kumulierte Versäumnisse bei der Erziehung liegen ihm als Erklärungsmodell näher. Versäumnisse und wort- und gestenreiche Vorschläge, wie diesen nachhaltig wirksam abzuhelfen sei, solle er der Vandalen auf frischer Tat habhaft werden. Habhaft, wie dereinst ein junger Graffiti-Künstler, der, das 11. Gebot missachtend, mit noch triefender Farbdose dem Marshall in die zufällig weit geöffneten Arme schlitterte. Anders als Wahnsinn schützt Genialität vor Strafe nicht, wenn auch beide erfahrungsgemäß nahe beieinander liegen und dem Künstler ein konstruktives Korrektiv den Entladungsort seiner Kreativität betreffend oft Not ertut als sinnlose, da das Grundproblem nicht einmal tangierende Bestrafung. Der Marshall mag das, wenn nicht verstanden, so doch intuitiv erfasst haben. Verdonnerte er den ambitionierten Künstler doch kurzerhand, unter Umschiffung aller sicheren Häfen der Dienstvorschriften, unter Ignorieren aller aufdringlichen Leuchttürme des Gesetzes, spontan zur Zwangsarbeit. Schon lange träume er, Marshall Matthew, davon, wie dem Verunsicherten durch den brüderlich intimen Schwitzkasten in seiner Kooperationsbereitschaft angespornten Farbvirtuosen in den tiefsten Tönen zuraunte, von einem Emblem, einer Visitenkarte quasi, auf den Fahrzeugtüren. Er habe auch schon eine Idee, nein, mehr als das, einen Entwurf, eine Gedankenskizze. Sehr lange schon habe er darüber gebrütet, nur auf eine Gelegenheit gewartet, die sich nun endlich biete. Die Fantasie des Marshalls, genährt von unzähligen Polizei- und Sheriffwagen in unzähligen Krimiserien und die künstlerische Fingerfertigkeit des Künstlers, von dem die gegenüberliegende Hauswand quietschbunt kündet, bieten den idealen Nährboden, die perfekte Nestwärme, um das Projekt endlich zu verwirklichen. Und so wurden unter dem strengen Blick des Marshalls die Dosen angeschüttelt, die Farbe abgespritzt und ein Kunstwerk auf dem Pickup verewigt, das weltweit seinesgleichen sucht. Abgesetzt von der im Lieferumfang des Kleinlasters enthalten gewesenen Originallackierung, einem schlichten, eventuell zu erwartende Schlammspritzer perfekt kaschierenden, eventuelle Sonnenstrahlen insassenfreundlich weitgehend absorbierenden Ockerton erhebt sich ein lindgrüner, fünfzackiger Sheriffstern. Aus diesem heraus, und heraus ist keine maßlose Übertreibung des Autors, durch leichtes Verschwimmenlassen der Konturen ist dem Künstler ein eindrucksvoller 3D-Effekt gelungen, wobei hinfällig bleibt, ob die optische Wirkung beabsichtigt oder unbeabsichtigt, ausgelöst etwa durch ein hemmungsloses, einschüchterungsbedingtes Zittern der Sprühhand war. Aus diesem heraus blickt die Mündung eines sechsschüssigen Revolvers dem Betrachter zwischen die Augen. Aus dieser heraus wiederum scheint sich das Projektil schon auf den Weg gemacht zu haben, direkt hinein in den Kunstverstand des Rezipienten, und zwar ungeachtet des Betrachtungswinkels. Ja, bei vorsichtigem und Umrunden des Fahrzeugs mag sich der Eindruck einstellen, der Revolverlauf folge dem Blick nicht nur, sondern eile diesem voraus, sei immer schon an der Stelle, auf die man gerade zustrebe, und das natürlich in alle Bewegungsrichtungen, beidseitig. Und auch die Trommel scheint sich schon zu drehen, scheint zu sagen, und wenn ich mit dir fertig bin, kommen deine Kumpels dran. Es gibt genug für alle. Über dem Sheriffstern wölbt sich halbkreisförmig, flankiert von zwei imposanten Ausrufezeichen die Feststellung: Ich bin hier das Gesetz. Dem sich, den Kreis vollendend, die Frage anschließt, und dem Künstler ist es gelungen, durch Spiegelung des einen Fragezeichens so etwas wie Klammern zu setzen, um den rhetorischen Charakter derselben dezent hervorzuheben. Und wer bist du? Solcher Art geschützt ruht der Pickup, wie so oft im Absoluten, während die Ermittler zwei Stockwerke höher sich wie noch öfter relativ uneins sind.